geht's um das, was ich fühl. Bin ich wie ein Wachsoldat? Ich blinzel nie, zeig mich kühl. Doch alles Show, ich tu nur hart. Geht's um das, was ich denk? Bin ich wie ein Pixelbild? Du kannst genau es nicht erkennen. Doch aus der Ferne macht's schon Sinn. Es gibt tausend gute Gründe, hier zu bleiben. Ich werd noch tausend Liebeslieder für dich schreiben. Oh love, love, love. Oh love, love, love. Es gibt tausend gute Gründe, hier zu bleiben. Ich werd noch tausend Liebeslieder für dich schreiben. Oh love, love, love. Oh love, love, love. Geh zum nächsten Schritt gehen. Bin ich wie ein altes Pferd? Ich stell mich taub, bleib oft stehen und komm dann doch bald hinterher. Geht's um das, was wir haben? Bin ich wie ein verwöhntes Kind? Ich bin bockig, sag nie danke, doch ich weiß, zu dir gehör ich hin. Es gibt tausend gute Gründe, hier zu bleiben. Ich werd noch tausend Liebeslieder für dich schreiben. Oh love, love, love. Oh love, love, love. Es gibt tausend gute Gründe, hier zu bleiben. Ich werd noch tausend Liebeslieder für dich schreiben. Oh love, love, love. Oh love, love, love. Ich sag's nicht oft, viel zu selten. Doch das heißt nicht, dass es nicht stimmt. Denn egal wo ich bin, du bist dabei in mir drin. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Oh love, love, love. Love, love, love.